Michael ärgert sich. Ich ärgere mich nicht. Achim fürchtet sich. Ich fürchte mich nicht. Richard verspätet sich. Ich verspäte mich nicht. Jeanette beschwert sich. Ich beschwere mich nicht. Friedrich entschuldigt sich. Ich entschuldige mich nicht. Julchen legt sich schlafen. Ich lege mich nicht schlafen.